Ich weiß nicht, wie das anderen ging. Gesprochen hat ja keiner offen darüber. Das war in der Zeitung bei uns. Ich glaube, im Herbst 1943. Dass der Student Willi Graf aus Saarbrücken in München hingerichtet worden war. Auf dem Schafott. Weil er mit den Geschwistern Scholl und einem Professor zusammen Flugblätter verfasst und verteilt hatte. Gegen die Hitlerregierung. Das ist mir sehr durch den Kopf gegangen damals. Aber ich bin kein politischer Mensch. Mir kam das unheimlich vor. Auch das mit dem Attentat auf Hitler im Juli 1944. Was da wirklich vorgegangen war unter den hohen Militärs, davon konnte unser einer sicher kein Bild machen. Zu der Zeit gab es auch hier an der Neuen Brem ein Lager der Gestapo, das wusste man. Dass es da politische Gefangene gab, Hunderte, Franzosen und Russen. Und auch Deutsche, die irgendwie unzuverlässig waren, politisch.